15. Kapitel von Effi Briest von Theodor Fontane. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Mitte August war Effi abgereist, Ende September war sie wieder in Kessin. Manchmal in den zwischenliegenden 6 Wochen hatte sie es zurückverlangt. Als sie aber wieder da war und in den dunklen Flur eintrat, auf den nur von der Treppenstiege her ein etwas fahles Licht fiel, wurde ihr mit einem Male wieder bang. Und sie sagte leise, solch fahles, gelbes Licht gibt es in hohen Cremmen gar nicht. Ja, ein paar Mal während ihrer hohen Cremmener Tage hatte sie Sehnsucht nach dem verwunschenen Hause gehabt. Alles in allem aber war doch das Leben daheim voller Glück und Zufriedenheit gewesen. Mit Hulda freilich, die's nicht verwinden konnte, noch immer auf Mann oder Bräutigam warten zu müssen, hatte sie sich nicht recht stellen können, desto besser dagegen mit den Zwillingen. Und mehr als einmal, wenn sie mit ihnen Ball oder Croquet gespielt hatte, war ihr's ganz aus dem Sinn gekommen, überhaupt verheiratet zu sein. Das waren dann glückliche Viertelstunden gewesen. Am liebsten aber hatte sie wie früher auf dem durch die Luft fliegenden Schaukelbrett gestanden und in dem Gefühle, jetzt stürze ich, etwas eigentümlich Prickelndes, einen Schauer süßer Gefahr empfunden. Sprang sie dann schließlich von der Schaukel ab, so begleitete sie die beiden Mädchen bis an die Bank vor dem Schulhause und erzählte, wenn sie da saßen, dem alsbald hinzukommenden alten Janke von ihrem Leben in Kessin, das halb hanseatisch und halb skandinavisch und jedenfalls sehr anders als in Schwantikow und Hohen Cremmen sei. Das waren so die täglichen kleinen Zerstreuungen, an die sich gelegentlich auch Fahrten in das sommerliche Luch schlossen, meist im Jagdwagen. Allen voran aber stand für Effi doch die Plaudereien, die sie beinahe jeden Morgen mit der Mama hatte. Sie saßen da oben in der luftigen großen Stube, Roswitha wiegte das Kind und sang in einem thüringischen Blatt allerlei Wiegenlieder, die niemand recht verstand, vielleicht sie selber nicht. Effi und Frau von Briest aber rückten ans offene Fenster und sahen, während sie sprachen, auf den Park hinunter, auf die Sonnenuhr oder auf die Libellen, die beinahe regungslos über dem Teich standen, oder auch auf den Fliesengang, wo Herr von Briest neben dem Treppenvorbau saß und die Zeitungen las. Immer wenn er umschlug, nahm er zuvor den Kneifer ab und grüßte zu Frau und Tochter hinauf. Kam dann das letzte Blatt an die Reihe, das in der Regel der Anzeiger fürs Havelland war, so ging Effi hinunter, um sich entweder zu ihm zu setzen oder um mit ihm durch Garten und Park zu schlendern. Einmal bei solcher Gelegenheit traten sie von dem Kieswege her an ein kleines, zur Seite stehendes Denkmal heran, das schon Briests Großvater zur Erinnerung an die Schlacht von Waterloo hatte aufrichten lassen. Eine verrostete Pyramide mit einem gegossenen Blücher in Front und einem Ditto Wellington auf der Rückseite. »Hast du nun solche Spaziergänge auch in Kessin?« sagte Briest. »Und begleitet dich Innstetten auch und erzählt dir allerlei?« »Nein, Papa, solche Spaziergänge habe ich nicht. Das ist ausgeschlossen, denn wir haben bloß einen kleinen Garten hinter dem Hause, der eigentlich kaum ein Garten ist, bloß ein paar Buchsbaumrabatten und Gemüsebeete mit 3, 4 Obstbäumen darin. Innstetten hat keinen Sinn dafür und denkt wohl auch nicht sehr lange mehr in Kessin zu bleiben.« »Aber Kind, du musst doch Bewegung haben und frische Luft, daran bist du doch gewöhnt.« »Hab ich auch. Unser Haus liegt in einem Wäldchen, das sie die Plantage nennen, und da geh ich denn viel spazieren und Rollo mit mir.« »Im Rollo«, lachte Briest. »Wenn man's nicht anders wüsste, so sollte man beinahe glauben, Rollo sei dir mehr ans Herz gewachsen als Mann und Kind.« »Ach, Papa, das wäre ja schrecklich, wenn's auch freilich, so viel muss ich zugeben, eine Zeit gegeben hat, wo's ohne Rollo gar nicht gegangen wäre. Das war damals, nun, du weißt schon. Da hat er mich so gut wie gerettet, und ich habe mir's wenigstens eingebildet. Und seitdem ist er mein guter Freund und mein ganz besonderer Verlass. Aber er ist doch bloß ein Hund, und erst kommen doch natürlich die Menschen.« »Ja, das sagt man immer. Aber ich habe da doch so meine Zweifel. Das mit der Kreatur, damit hat's doch seine eigene Bewandtnis. Und was da das Richtige ist, darüber sind die Akten noch nicht geschlossen. Glaube mir, Effi, das ist auch ein weites Feld. Wenn ich mir so denke, da verunglückt einer auf dem Wasser oder gar auf dem schülbrigen Eis, und solch ein Hund, sagen wir, so einer wie dein Rollo, ist dabei. Ja, der ruht nicht eher, bis er den Verunglückten wieder an Land hat. Und wenn der Verunglückte schon tot ist, dann legt er sich neben den Toten hin und blafft und winselt so lange, bis wer kommt. Und wenn keiner kommt, dann bleibt er bei dem Toten liegen, bis er selber tot ist. Und das tut solch Tier immer. Und nun nimm dagegen die Menschheit. Gott, vergib mir die Sünde, aber mitunter ist's mir doch, als ob die Kreatur besser wäre als der Mensch.« »Aber, Papa, wenn ich das Innstetten wieder erzählte...« »Nein, das sollst du lieber nicht, Effi.« »Rollo würde mich ja natürlich retten, aber Innstetten würde mich auch retten. Er ist ja ein Mann von Ehre.« »Das ist er. Und er liebt mich.« »Versteht sich, versteht sich. Und wo Liebe ist, da ist auch Gegenliebe. Das ist nun mal so. Mich wundert nur, dass er nicht mal Urlaub genommen hat und rübergeflitzt ist, wenn man eine so junge Frau hat.« Effi errötete, weil sie gerade so dachte. Sie mochte es aber nicht einräumen. »Innstetten ist so gewissenhaft und will, glaube ich, gut angeschrieben sein und hat so seine Pläne für die Zukunft. Kessin ist doch bloß eine Station. Und dann am Ende, ich laufe ihm ja nicht fort. Er hat mich ja. Wenn man zu zärtlich ist und dazu der Unterschied der Jahre, da lächeln die Leute bloß.« »Ja, das tun sie, Effi. Aber darauf muss man's ankommen lassen. Übrigens, sage nichts darüber, auch nicht zu Mama. Es ist schon schwer, was man tun und lassen soll. Das ist auch ein weites Feld.« Gespräche wie diese waren während Effis Besuch im elterlichen Hause mehr als einmal geführt worden, hatten aber glücklicherweise nicht lange nachgewirkt, und ebenso war auch der etwas melancholische Eindruck rasch verflogen, den das erste Wiederbetreten des Kessiner Hauses auf Effi gemacht hatte. Innstetten zeigte sich vor kleiner Aufmerksamkeiten, und als der Tee genommen und alle Stadt- und Liebesgeschichten in heiterster Stimmung durchgesprochen waren, hing sich Effi zärtlich an seinen Arm, um drüben ihre Plaudereien mit ihm fortzusetzen und noch einige Anekdoten von der Trippelli zu hören, die neuerdings wieder mit Gieshübler in einer lebhaften Korrespondenz gestanden hatte, was immer gleichbedeutend mit einer neuen Belastung ihres nie ausgeglichenen Kontos war. Effi war bei diesem Gespräch sehr ausgelassen, fühlte sich ganz als junge Frau und war froh, die nach der Gesindestube hin ausquartierte Roswitha auf unbestimmte Zeit los zu sein. Am andern Morgen sagte sie, das Wetter ist schön und mild und ich hoffe, die Veranda nach der Plantage hinaus ist noch in gutem Stande und wir können uns ins Freie setzen und da das Frühstück nehmen. In unsere Zimmer kommen wir ohnehin noch früh genug und der Kessiner Winter ist wirklich um 4 Wochen zu lang. Innstetten war sehr einverstanden. Die Veranda, von der Effi gesprochen und die vielleicht richtiger ein Zelt genannt worden wäre, war schon im Sommer hergerichtet worden, 3-4 Wochen vor Effis Abreise nach Hohen Cremmen, und bestand aus einem großen, gedielten Podium, vorn offen, mit einer mächtigen Markise zu Häupten, während links und rechts breite Leinwandvorhänge waren, die sich mit Hilfe von Ringen an einer Eisenstange hin und her schieben ließen. Es war ein reizender Platz, den ganzen Sommer über von allen Badegästen, die hier vorüber mussten, bewundert. Effi hatte sich in einen Schaukelstuhl gelehnt und sagte, während sie das Kaffeebrett von der Seite her ihrem Manne zuschob, »Gerd, du könntest heute den liebenswürdigen Wirt machen. Ich für mein Teil finde es so schön in diesem Schaukelstuhl, dass ich nicht aufstehen mag. Also strenge dich an, und wenn du dich recht freust, mich wieder hier zu haben, so werde ich mich schon zu revanchieren wissen.« Und dabei zupfte sie die weiße Damastdecke zurecht und legte ihre Hand darauf, die Innstetten nahm und küsste. »Wie bist du nur eigentlich ohne mich fertig geworden?« »Schlecht genug, Effi. Das sagst du so hin und machst ein betrübtes Gesicht und ist doch eigentlich alles nicht wahr. Aber, Effi, was ich dir beweisen will, denn wenn du ein bisschen Sehnsucht nach deinem Kinde gehabt hättest, und von mir selber will ich nicht sprechen, was ist man am Ende solchen hohen Herren, der so lange Jahre Junggeselle war und es nicht eilig hatte? Nun, ja, Gerd, wenn du nur ein bisschen Sehnsucht gehabt hättest, so hättest du mich nicht 6 Wochen Mutterwind allein in Hohen Cremmen sitzen lassen wie eine Witwe und nichts da als Niemeyer und Janke und mal die Schwantikober. Und von den Rattenobern ist niemand gekommen, als ob sie sich vor mir gefürchtet hätten oder als ob ich zu alt geworden sei. Ach, Effi, wie du nur sprichst. Weißt du, dass du eine kleine Kokette bist? Gott sei Dank, dass du das sagst. Das ist für euch das Beste, was man sein kann. Und du bist nichts anderes als die anderen, wenn du auch so feierlich und ehrsam tust. Ich weiß es recht gut, Gerd. Eigentlich bist du... Nun was? Nun, ich will es lieber nicht sagen, aber ich kenne dich recht gut. Du bist eigentlich, wie der Schwantikower Onkel mal sagte, ein Zärtlichkeitsmensch und unterm Liebesstern geboren. Und Onkel Belling hatte ganz recht, als er das sagte. Du willst es bloß nicht zeigen und denkst, es schickt sich nicht und verdirbt einem die Karriere. Hab ich's getroffen? Innstetten lachte. Ein bisschen getroffen hast du's. Weißt du was, Effi? Du kommst mir ganz anders vor. Bis Annichen da war, warst du ein Kind. Aber mit einem Male... Nun? Mit einem Male bist du wie vertauscht. Aber es steht dir. Du gefällst mir sehr, Effi. Weißt du was? Nun? Du hast was Verführerisches. Ach, mein einziger Gerd, das ist ja herrlich, was du da sagst. Nun wird mir erst recht wohl ums Herz. Gib mir noch eine halbe Tasse. Weißt du denn, dass ich mir das immer gewünscht habe? Wir müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nichts. Hast du das aus dir? Ich könnte es wohl auch aus mir haben. Aber ich habe es von Niemeyer. Von Niemeyer, o du himmlischer Vater, ist das ein Pastor. Nein, solche gibt es hier nicht. Aber wie kam denn der dazu? Das ist ja, als ob irgendein Don Juan oder Herzensbrecher gesprochen hätte. Ja, wer weiß, lachte Effi. Aber kommt da nicht Crampas und vom Strand her? Er wird doch nicht gebadet haben am 27. September. Er macht öfter solche Sachen, reine Renommisterei. Derweilen war Crampas bis in nächste Nähe gekommen und grüßte. Guten Morgen, rief Innstetten ihm zu, nur näher, nur näher. Crampas trat heran, er war in Zivil und küßte der in ihrem Schaukelstuhl sich weiter wiegenden Effi die Hand. Entschuldigen Sie mich, Major, dass ich so schlecht die Honneurs des Hauses mache, aber die Veranda ist kein Haus und 10 Uhr früh ist eigentlich gar keine Zeit. Da wird man formlos oder, wenn Sie wollen, intim. Und nun setzen Sie sich und geben Sie Rechenschaft von Ihrem Tun, denn an Ihrem Haar, ich wünschte Ihnen, dass es mehr wäre, sieht man deutlich, dass Sie gebadet haben. Er nickte. Unverantwortlich, sagte Innstetten, halb ernst, halb scherzhaft. Da haben Sie nun selber vor 4 Wochen die Geschichte mit dem Bankier Heinersdorf erlebt, der auch dachte, das Meer und der grandiose Wellenschlag würden ihn um seiner Millionen willen respektieren. Aber die Götter sind eifersüchtig untereinander und Neptun stellte sich ohne weiteres gegen Pluto, oder doch wenigstens gegen Heinersdorf. Crampas lachte. Ja, 1 Million Mark. Lieber Innstetten, wenn ich die hätte, da hätte ich es am Ende nicht gewagt. Denn so schön das Wetter ist, das Wasser hatte nur 9 Grad. Aber unser eins mit seiner Million Unterbilanz, gestatten Sie mir diese kleine Renommage, unser eins kann sich sowas ohne Furcht vor der Göttereifersucht erlauben. Und dann muss einen das Sprichwort trösten, wer für den Strick geboren ist, kann im Wasser nicht umkommen. Aber, Major, Sie werden sich doch nicht etwas so Urprosaisches, ich möchte beinahe sagen, an den Hals reden wollen. Allerdings glauben manche, dass... Ich meine das, wovon Sie eben gesprochen haben, das ihn jeder mehr oder weniger verdiene. Trotzdem, Major, für einen Major ist es keine herkömmliche Todesart. Zugegeben, meine Gnädigste, nicht herkömmlich und in meinem Fall auch nicht einmal sehr wahrscheinlich. Also alles bloß Zitat oder noch richtiger Fasson de parler. Und doch steckt etwas aufrichtig Gemeintes dahinter, wenn ich da eben sagte, die See werde mir nichts anhaben. Es steht mir nämlich fest, dass ich einen richtigen und hoffentlich ehrlichen Soldatentod sterben werde. Zunächst bloß Zigeunerprophezeiung, aber mit Resonanz im eigenen Gewissen. Innstetten lachte. Das wird seine Schwierigkeiten haben, Crampas, wenn Sie nicht vorhaben, beim Großtürken oder unterm chinesischen Drachendienste zu nehmen. Da schlägt man sich jetzt herum. Hier ist die Geschichte, glauben Sie mir, auf 30 Jahre vorbei. Und wer seinen Soldatentod sterben will, der muss sich erst bei Bismarck einen Krieg bestellen, weiß ich alles in Städten. Aber das ist doch für Sie eine Kleinigkeit. Jetzt haben wir Ende September. In 10 Wochen spätestens ist der Fürst wieder in Varzin. Und da er ein Liking für Sie hat, mit der volkstümlicheren Wendung will ich zurückhalten, um nicht direkt vor Ihrem Pistolenlauf zu kommen, so werden Sie einem alten Kameraden von Vionville her doch wohl ein bisschen Krieg besorgen können. Der Fürst ist auch nur ein Mensch und Zureden hilft. Effi hatte während dieses Gesprächs einige Brotkügelchen gedreht, würfelte damit und legte sie zu Figuren zusammen, um so anzuzeigen, dass ihr ein Wechsel des Themas wünschenswert wäre. Trotzdem schien Innstetten auf Crampas scherzhafte Bemerkungen antworten zu wollen, was denn Effi bestimmte, lieber direkt einzugreifen. »Ich sehe nicht ein, Major, warum wir uns mit ihrer Todesart beschäftigen sollen. Das Leben ist uns näher und zunächst auch eine viel ernstere Sache.« Crampas nickte. »Das ist recht, dass Sie mir recht geben. Wie soll man hier leben? Das ist vorläufig die Frage. Das ist wichtiger als alles andere. Gieshübler hat mir darüber geschrieben, und wenn es nicht indiskret und eitel wäre, denn es steht noch allerlei nebenher darin, so zeigte ich Ihnen den Brief. Innstetten braucht ihn nicht zu lesen, der hat keinen Sinn für dergleichen. Beiläufig eine Handschrift, wie gestochen und Ausdrucksformen, als wäre unser Freund am Kessiner Altenmarkt an einem altfranzösischen Hofe erzogen. Und dass er verwachsen ist und weiße Jabots trägt wie kein anderer Mensch mehr, ich weiß nur nicht, wo er die Blätterin hernimmt, das passt alles so vorzüglich. Nun also, Gieshübler hat mir von Plänen für die Ressourcenabende geschrieben und von einem Entrepreneur namens Crampas. Sehen Sie, Major, das gefällt mir besser als der Soldatentod oder gar der andere. Mir persönlich nicht minder, und es muss ein Prachtwinter werden, wenn wir uns der Unterstützung der gnädigen Frau versichert halten dürfen. Die Trippelli kommt. Die Trippelli? Dann bin ich überflüssig. Mitnichten, gnädigste Frau. Die Trippelli kann nicht vom Sonntag bis wieder Sonntag singen, es wäre zu viel für sie und für uns. Abwechslung ist des Lebens Reiz, eine Wahrheit, die freilich jede glückliche Ehe zu widerlegen scheint. Wenn es glückliche Ehen gibt, die meinige ausgenommen, und sie reichte Innstetten die Hand. Abwechslung also, fuhr Crampas fort, und diese für uns und unsere Ressource zu gewinnen, deren Vizevorstand zu sein ich zurzeit die Ehre habe, dazu braucht es aller bewährten Kräfte. Wenn wir uns zusammentun, so müssen wir das ganze Nest auf den Kopf stellen. Die Theaterstücke sind schon ausgesucht. Krieg im Frieden, Monsieur Herkules, Jugendliebe von Wilbrand, vielleicht auch Euphrosyne von Gensichen. Sie, die Euphrosyne, ich, der alte Goethe. Sie sollen staunen, wie gut ich den Dichterfürsten tragiere, wenn tragieren das richtige Wort ist. Kein Zweifel, habe ich doch inzwischen aus dem Briefe meines alchemistischen Geheimkorrespondenten erfahren, dass sie neben vielem anderen gelegentlich auch Dichter sind. Anfangs habe ich mich gewundert, denn sie haben es mir nicht angesehen. Nein, aber seit ich weiß, dass sie bei 9 Grad baden, bin ich andern Sinnes geworden. 9 Grad Ostsee, das geht über den kastalischen Quell, dessen Temperatur unbekannt ist. Nicht für mich. Wenigstens wird mich niemand widerlegen. Aber nun muss ich aufstehen. Da kommt ja Roswitha mit Lüt Anni. Und sie erhob sich rasch und ging auf Roswitha zu, nahm ihr das Kind aus dem Arm und hielt es stolz und glücklich in die Höhe. Ende des 15. Kapitels.